Die Prinzessin mit den 20 Röcken. Dies ist eine Geschichte aus dem Land Holland, in dem die Holländer leben. In Holland regierten vor vielen Jahrhunderten ein König und eine Königin, die eine bezaubernde Tochter hatten. Die Prinzessin war wunderschön anzusehen und wusste das auch ganz genau. Und während alle Menschen im Land ihr schönes Gesicht bewunderten, war sie selbst diejenige, der es am allermeisten gefiel. In jeden Tagen gab es noch keinen Spiegel oder Metalle, so dass die Prinzessin in den Wald ging, hinunter zum See, um ihr wunderschönes Spiegelbild im Wasser gebührend zu bewundern. Aber sie liebte auch die Natur und die Wälder so sehr, dass sie den ganzen Tag im Schmutz spielte und jeden Morgen und jeden Abend mit den Tieren herumtollte, so dass ihr Haar bei ihrer Rückkehr in den Palast verfilzt aussah wie ein Vogelnest. Oh, meine liebe Prinzessin, wie soll ich jemals diese Verfilzung in deinen Haaren richten? Ich weiß es nicht. Das ist deine Aufgabe. Komm und setz dich und lass mich deine Haare kämmen. Das könnte ein bisschen ziepen. Autsch! Kannst du nichts richtig machen? Du bist so ein Auerochse. Ein Auerochse? Ihre Majestät hat mich mit einem Rindvieh verglichen? Das ist so unhöflich, Prinzessin. Lerne, meine Haare gut zu kämmen. Und dann werde ich auch höflich sein. Auerochse. Autsch, das Wasser ist so heiß. Kann hier niemand etwas richtig machen? Wie ihr sicher bemerkt habt, war das Verhalten der Prinzessin nicht ganz so schön wie ihr Gesicht. Mit den Tieren des Waldes zu spielen und sich die Haare zu verfilzen, war in Ordnung. Aber sie hatte einfach keinen Respekt vor ihren Dienern, von denen einige sehr viel älter als die Prinzessin waren und die alle ihr Bestes für sie gaben. Die Königin sprach mit dem König über das Betragen der Prinzessin. Der König liebte seine Tochter sehr und konnte sich nicht vorstellen, sie zu bestrafen. Er sprach zur Königin. Nun, unsere Tochter ist nicht ganz verdorben, meine Liebe. Sie teilt meine Liebe zu Tieren und Bäumen und den Dingen des Waldes. Sieh, wie zärtlich sie sich um das kleine Kalb kümmert, das sie einmal verletzt im Wald gefunden hat und wie die Vögel zu ihr fliegen, wenn sie draußen im Garten ist. Während der König Trost aus der Freundlichkeit der Prinzessin zu Tieren schöpfte, machte er sich Sorgen darum, was für eine König sie einst abgeben würde. Und so ging er mit besorgtem Herzen tief in den Wald zu seinem Lieblingsplatz, dem Platz, an dem sein Freund die große Eiche einst gestanden hatte. Das war viele, viele Jahre her, als der König noch ein 10-jähriger Junge war. Er hatte einige Holzfäller kommen sehen, die die Eiche fällen wollten. Ich werde euch diesen Baum nicht fällen lassen. Prinz, wir brauchen das Holz. Dann geht und findet einen Totenbaum, aber ich werde nicht zulassen, dass ihr diesen tötet. Ihr müsst mit eurer Axt erst mich treffen, bevor ihr den Baum fällen könnt. Die Holzfäller hatten also keine andere Wahl, als die große alte Eiche in Ruhe zu lassen. Der Prinz bestand darauf, eine königliche Garde in den Wald zu senden, damit niemand einen gesunden Baum fällen, sondern nur das bereits tote Holz verwerten würde. Niemand durfte ein Tier jagen oder einen Vogel aus dem Wald fangen. Eines schönen Tages spielte der junge Prinz im Wald. Woher kommt dieses Geräusch? Das klingt, als hätte ein Tier Schmerzen. Der junge Prinz suchte überall in den Sträuchern und Ranken und Büschen und fand einen kleinen Auerochsen. Der Auerochse hatte schreckliche Schmerzen, da sein Bein verletzt und die Wunde tief war. Der Prinz nahm den Auerochsen mit in den Palast und kümmerte sich Tag und Nacht um ihn. bis er endlich gesund genug war, um wieder im Wald zu leben. Als der junge Prinz älter geworden war, ein junger Mann von 20 Jahren, besuchte er wieder einmal seinen alten Freund die Eiche und fand den armen Baum im Sterben. Meine Eiche, meine geliebte Eiche, was ist aus dir geworden? Warum siehst du so verdorrt aus, mein Freund? Ich muss einen Arzt holen, einen Gärtner, der weiß, wie er dich retten kann. Es nützt nichts, junger Prinz, denn es ist an der Zeit, dass mein Geist diese Welt verlässt. Du warst nett zu mir und hast mir mehrfach das Leben gerettet. Jetzt ist es Zeit für mich, den Gefallen zu erwidern. Und für mich auch. Du, mein lieber Auerochse, auch du bist müde und alt. Die Eiche und ich sind Brüder. Wir waren verflucht worden, als Baum und Tier zu leben. Und jetzt kommt die Dauer des Fluches an ihr Ende. Es ist Zeit für uns, in unser Land bei den Sternen zurückzukehren. Aber bevor wir gehen, oh edler Prinz, wollen wir dein Land mit ungeahntem Wohlstand und Glück segnen. Denn deine Güte hat das ganz gewiss verdient. Wenn ich tot bin, nimm eines meiner Hörner und mache daraus einen Kamm für deine Tochter, die du eines Tages haben wirst. Und wenn ich gestorben bin, schneide meine Rinde in Streifen. Wenn deine Tochter 17 wird, flechte die Streifen zu einem Rock, den sie tragen soll, wenn sie sich schlecht benimmt. Dann wird sie eines Tages genau an der Stelle, an der mein Bruder als Eiche steht, eine lila Blume finden. Lass die Frauen des Landes Flachs aus dem Stiel der Blume spinnen. Und bevor du dich versiehst, wird dieser dunkle Wald ein lichtes Feld voller solcher Blumen werden, die dein Volk in die feinsten und weichsten Stoffe verwandeln wird, die die Menschen jemals gesehen haben. Und dein Königreich wird eines der wohlhabendsten der Welt werden. Heute, so viele Jahre später, als der König im Wald stand, erinnerte er sich daran, was seine alten Freunde, die Eiche und der Auerochse, gesagt hatten. Sein besorgtes Herz erblickte einen Hoffnungsschimmer und der König dankte ihnen in Gedanken und eilte zum Palast. Er ließ einen Rock machen aus dem Streifen der Eiche und einen Kamm aus dem Horn des Auerochsen. Oh, unsere Tochter hat die Gouvernante erneut zum Weinen gebracht. Ruf sie her! Die Prinzessin wurde gerufen und als sie kam... Ich habe gehört, dass du dich wieder schlecht benommen hast. Vater, sie sind alle so unnütz. Genug. Von nun an wirst du deine Haare hiermit kämmen. Und von nun an wirst du das hier tragen, wenn immer du unhöflich bist. Vater, aber ich... Keine Fragen, keine Diskussionen. Trag das jetzt. Und so wurde es gemacht. Wann immer die Prinzessin unhöflich war und sich schlecht benahm, musste sie den Holzrock tragen. Die Prinzessin mochte das überhaupt nicht und ihr Benehmen wurde bald besser. Jedes Mal, wenn die Prinzessin ihr Haar mit dem Kamm aus dem Horn des Auerochsen kämmen ließ, verbesserte sich das Betragen der Prinzessin ganz beträchtlich. Ich liebe, wie der Kamm sich anfühlt. Er ist so weich. Aber ihre Haare sind so verfilzt, Euer Majestät. Es könnte wehtun. Ja, es könnte. Keine Sorge, liebe Gouvernante. Ich werde ganz still sein. Hey, geht's dir gut? Oh, es tut mir leid, so sehr, sehr leid, Eure Majestät. Solange es dir gut geht, ist es in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Jeder kann mal ausrutschen. Alle waren erstaunt über die wunderbare Veränderung, die die einst arrogante, unhöfliche und selbstsüchtige Prinzessin erfahren hatte. bald waren ihre Manieren so gut, wie ihr Gesicht schön war. Sie brauchte den Holzrock nicht mehr zu tragen und war die netteste und höflichste Person im Königreich. Als sie eines Tages wie üblich in den Wald ging, kam sie an die Stelle, an der sich einst die alte Eiche befunden hatte und sah die schönste und zierlichste Blume, die es je gab. Sie brachte die Blume zum Palast und zeigte sie ihrer Mutter und ihrer Tante, die zu Besuch gekommen war. Mutter, Tante, schaut nur, was ich heute im Wald gefunden habe. Was für eine seltsame, schöne Blume. Dies ist keine gewöhnliche Blume, Liebling. Das ist Flachs. Flachs? Was ist das? Bald zeigte die Tante den Damen im Palast, wie man den Stiel trocknete, aus der Blume Flachs spinnt und ihn zu weichen, schönem Leinen webt. Es dauert nicht lange, bis der gesamte Wald ein riesiges Feld aus Flachsblumen geworden war und jeder im Königreich den Flachs zu weichem Leinen verarbeitete. Die Schneider machten wundervolle Hemden für die Männer und Röcke für die Damen. Die Prinzessin liebte die Sachen sehr. Und so begab es sich eines Tages. Der Rock fühlt sich so weich an. Bring mir noch einen. Schau dir die Anmut an, die er mir gibt. Bring mir noch einen. Oh, je mehr ich anziehe, desto wunderschöner sieht es aus. Hol mir noch einen. Die Prinzessin trug insgesamt 20 Röcke und ging mit einem solchen Schwung durch den Palast, dass alle Hofdamen dachten, dass 20 genau die richtige Anzahl dieser schönen Röcke waren, die man tragen sollte. Die Mode breitete sich im ganzen Königreich aus und jedes Mädchen, jede Frau und jede Braut musste 20 Röcke tragen. Und bis zum heutigen Tag gibt es bei den Holländern in Holland diese Mode, die von der Prinzessin erfunden wurde. Die Mode, die die Prinzessin eingeführt hatte, als sie 20 Röcke trug. Noch wichtiger aber ist, dass dies die gleiche Prinzessin war, die einen Rock aus Holz tragen musste. Aber jetzt durfte sie weiches Leinen tragen, das sich auch noch angenehm anfühlte, wenn 20 Röcke übereinander lagen. Wenn wir bereit sind, unsere Fehler zu akzeptieren und daran zu arbeiten, werden wir unbeschwert und fröhlich. Dann fühlen sich die Menschen in unserer Umgebung wohl und finden gut, was auch immer wir tun. Sobald die Prinzessin höflich und liebevoll wurde, sprach niemand mehr von ihrer Unhöflichkeit. Denn wenn wir selbst unsere schlechten Gewohnheiten aufgeben, sehen uns andere auch mal einen Fehler nach. Und genau so funktioniert die Welt.